Mega Chiller. An alle abgefahrenen Rapper und die reinen Killer. Props an dich, weil du weißt, was geht. Und Props an die im Hacke, der gute Laune Joints dreht. Props an alle, die das Hip-Hop-Business leben. Props an alle, die ihr Letztes dafür geben. Props an dich da draußen, meine kleine süße Gangsterbraut. Props an Ace, der Hannover mit Beats zu Bord. Props für die Freunde, die zu uns halten. Props für die Homies, die den deutschen Hip-Hop mitgestalten. Props natürlich für Vater und Mutter. Genug geproppt, jetzt geben wir dem Affen Zucker. Nur die Harten kommen in den Garten, das ist nix für all die Zarten. Vergesst das lange Schlafen und eure Kaffeefahrten. Auf Worte folgen Taten, also warum lange warten? Zückt die Pokerkarten und hör auf rum zu daten. Der Starten ist die Devise, das weiß auch der Ostfriese. Er meistert jede Krise, bei jeder steifen Riese. Miese Laune kannst vergessen, hier wir sorgen dir was zu fressen. Stewardessen oder Hostessen, wir trinken währenddessen. Wer will sich mit uns messen? Wir sind einfach genial. Wir sind durchgeknallte Typen, wir sind phänomenal. Bist du universal, wie erhältst du auch Props? Nimm dich auf in die Familie des Party-Hip-Hops.